Gehen wir nochmals zu Nehemia, Kapitel 8. This morning we're going to celebrate the Lord's Supper. Heute werden wir das Abendmahl des Herrn feiern. And we're going to come out of Nehemiah chapter 8. Und werden von Kapitel 8 in Nehemia sprechen. And it's interesting that the text actually very much fits the situation of our church. Und es ist schon interessant, weil der Text eigentlich sehr gut zu unserer Gemeinde passt. And I'll explain that in a minute. Ich werde das gleich erklären in ein paar Minuten. Father in heaven, bless these words to our hearts. Vater im Himmel, segne diese Worte für unsere Herzen. We pray. Darum bitten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Last week we were talking about the joy of the Lord being our strength. Letzte Woche haben wir davon gesprochen, wie die Freude am Herrn unsere Stärke ist. And that's the joy of God's goodness. Und das ist die Freude der Güte Gottes. The joy of God's goodness is our strength. Die Freude an der Güte Gottes ist unsere Stärke. That when I am convinced that God is a good God, dass wenn ich überzeugt bin, dass Gott ein guter Gott ist, what shall I fear? Was soll ich dann noch fürchten? If God is for me, who can be against me? So wenn Gott für mich ist, wer soll dann gegen mich sein? As we read on in the text, und wenn wir im Text lesen, in verse 13 it says, then on the second day, the heads of fathers' households of all the people, the priests and the Levites, were gathered to Ezra, the scribe, that they might gain insight into the words of the law. Vers 13. Und am zweiten Tag versammelten sich die Familienoberhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten, zu Ezra, dem Schriftgelehrten, und zwar um Einsicht in die Worte des Gesetzes zu gewinnen. Then they found written in the law how the Lord had commanded through Moses that the sons of Israel should live in booths during the feast of the seventh month. Da fanden sie im Gesetz, dass der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Söhne Israel an dem Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. So what they did is they proclaimed a feast. Also sie riefen ein Fest aus. And they wanted to implement this feast that Moses had talked about. Und sie wollten eben dieses Fest, von dem Mose gesprochen hat, einsetzen. That had been implemented under Ezra once. Das schon unter Ezra eingesetzt wurde einmal. But for years and years had not been celebrated. Aber danach jahrelang nicht gehalten wurde. And I thought about this feast and I thought, what does this feast mean? Und ich habe über dieses Fest nachgedacht und habe mich gefragt, was bedeutet es? So I looked it up. Also habe ich nachgeschaut. And do you know what it means? Und wisst ihr, worum es da geht? It is a celebration of the goodness of God. Es wird die Güte Gottes gefeiert. I thought, it's unbelievable. Ich habe mir gedacht, unglaublich. It was miraculous that this feast was just coming up. Und es war irgendwie ein Wunder, dass gerade dieses Fest jetzt vor der Tür stand. And they found it just a few weeks before it began. Und dass sie ein paar Wochen zuvor eben es herausfanden, and bevor es anfing. This feast was 8 days long. Und dieses Fest dauerte 8 Tage lang. It was called the feast of booths. Und es war eben das Laubhüttenfest. The festival of booths. A booth, it was like a little hut. Diese Laubhütten sind so kleine Hütten. Ja. And this was like this humongous party. Das war eine riesige Feier. Everybody would come. Und jeder war dabei. From everywhere. Von überall her. They'd all come to Jerusalem and anywhere they could find a place. Von überall her kamen sie und a balcony, a roof, wo sie irgendwo nur einen Platz ergattern konnten, ein Balkon auf dem Dach oder im Eck an der Straße. They would build a little house for themselves. Sie bauten sich dort ein kleines Haus, eine kleine Hütte. They were everywhere. Überall war das. And it was just an 8-day celebration. Und man feierte 8 Tage lang. One writer said that God wanted them to celebrate to such a degree. Und einer der Schriftgelehrten schreibt, Gott wollte, dass sie in solchem Maße feierten, that the nations would be envious of their God. Dass die anderen Nationen wirklich eifersüchtig würden auf ihren Gott. That they were celebrating such a good God. Dass sie solch einen guten und gütigen Gott feiern. Now, when Israel came through the Red Sea, nun als Israel durch das Rote Meer zog, out of Egypt, aus Ägypten heraus, they built these little huts and they lived in them. Da bauten sie so kleine Hütten und in diesen lebten sie. And this was to be a memory of that. Und das war ihm eine Erinnerung an diese Sache. It was to be a memory of the goodness of God to them in the wilderness. Es war eine Erinnerung an die Güte Gottes in der Wildnis. In Deuteronomy 2:7, in 5. Mose 2:7, God said to Israel, you never lacked anything. spricht Gott zu Israel, euch hat es an nichts gemangelt, niemals. Over a million people coming out of Egypt into a wilderness. Mehr als 1 Million Menschen zogen aus Ägypten heraus und zogen in diese Wüste hinein. They never lacked a thing. Aber es hat ihnen niemals an etwas gefehlt. So I have a picture of the booth, if we can just put it on the board or on the screen. Ich habe da ein Bild jetzt von diesen Laubhütten und vielleicht können wir uns das ansehen auf der Leinwand. You have it there somewhere? Okay. David's got it. Yeah, this is it right here. If you can, I don't know if you can see that very well, but it was made out of things that you could cut down. Aber eben diese Laubhütten bestanden aus Sachen, die man abschnitt, irgendwo aus Holz. A tree, a bamboo. Aus Bambusstöcken oder some kind of a big plant. Aus größeren Pflanzen. And it, in the inside, it was decorated with vegetables and fruit. Und innen drin hingen Früchte an den Wänden. And these were just everywhere. Und überall war das. And three things that I want you to notice about it. Und drei Dinge möchte ich, dass ihr da bemerkt. First, it was very temporary. Zunächst einmal, das war eine sehr zeitlich begrenzte Sache. You know, you don't want to live there your whole life. In dieser Hütte möchtest du nicht dein ganzes Leben verbringen. You just put it up for a week. Du baust es auf für eine Woche. With green, you know, green branches. Also mit den grünen Zweigen. And soon those green branches would become brown, you know. Sehr bald werden dann diese grünen Zweige braun. So it was very temporary. Also es war sehr zeitlich begrenzt. Number two, it was very fruitful. Und das zweite, es war sehr fruchtbar. You had grapes and any kind of vegetables and fruit hanging on the inside. Da hingen Weintrauben drauf und da waren alle möglichen Früchte, die da hineingehängt wurden. Spoke about the abundance of God. Und das spricht von der Fülle Gottes. And the third thing that you don't see on the picture. Und das Dritte, das du hier auf dem Bild nicht siehst, that it didn't have a ceiling. Ist, dass es kein Dach hatte. It was open before the Lord. Es war offen zum Herrn hin. So three things we want to talk about, just briefly. Also drei Dinge wollen wir jetzt hier kurz besprechen. And we'll go into this next week. Und da werden wir auch nächste Woche weiter tun. Number one, it was very temporary. Zunächst einmal, es war zeitlich sehr begrenzt. Now, the building, we want to talk about the building for a moment. This week is going to be a very memorable week for us. Also diese zunächst einmal wollen wir über das Gebäude sprechen, weil diese Woche wird eine sehr bedenkenswerte für uns sein. This last week the bank signed. Letzte Woche hat die Bank die Unterschrift geleistet. It was on Tuesday. Ich glaube am Dienstag. And tomorrow, und morgen, which is Monday, December 5th, I believe. Ich glaube der 5. Dezember, morgen, the bank der Montag. Is writing up the contract. Stellt die Bank den Vertrag auf. And on Wednesday, und am Mittwoch, the owner said he would sign. Wird auch der Besitzer, der Eigentümer unterschreiben. So, if everything happens as planned, also wenn alles so weiterläuft wie geplant, Sunday we will have a great celebration. Werden wir kommenden Sonntag eine große Feier haben. The interesting thing about this feast, aber das Interessante an diesem Fest was that the Feast of Booths was the greatest celebration in Israel. War, dass das Laubhüttenfest das größte Fest in Israel war. It was a command to rejoice. Das war ein Befehl, sich zu erfreuen. But the feast started 5 days after Yom Kippur. Aber das Fest begann 5 Tage nach Yom Kippur. The Day of Atonement. Und das ist der Tag der Sühnung. And the contrast between these two days or this special day and this festival. Aber der Kontrast zwischen diesen beiden Tagen, eben zwischen diesem besonderen Tag und dieses Festes, was like night and day. Das war so wie Tag und Nacht. Because the Day of Atonement was a day before the celebration where people would search their hearts. Weil dieser Sühnetag war eben der Tag, an dem die Leute in ihr Herz hineinblickten. So, I only have a few minutes today, but und ich habe nur ein paar Momente Zeit jetzt. In light of celebrating the Lord's Supper. Aber im Lichte der Feier des Abendmahls. I would like to just speak briefly about searching our hearts. Möchte ich kurz über das Thema sprechen, dass wir unser Herz ergründen. And I'd like you to turn with me to James chapter 3. Und ich möchte, dass ihr zu Jakobus Kapitel 3 blättert. And I would like to speak about this in light of the fact that the top of the booth was open. Und ich möchte über diese Sache sprechen im Lichte dessen, dass das Dach dieser Laubhütten offen war. Because it spoke of living before God. Weil es ist eben ein Bild des Lebens vor Gott. There's nothing between me and the Lord. Und es gibt nichts, was zwischen mir und dem Herrn steht. Hebräer 4:13. That every living thing lies naked before God. Jedes lebendige Wesen liegt nackt und bloß vor dem Herrn da. And this is the way we should see our life. Und so sollten wir unser Leben sehen. That our life here is very temporary. Dass unser Leben eben zeitlich sehr begrenzt ist. And it is very filled with the goodness of God. Und dass es erfüllt ist durch die Güte Gottes. And our life is very naked before God. Und unser Leben ist bloß vor dem Herrn. And then we move on. Und dann gehen wir wieder weiter. This building that we're about to buy. Dieses Gebäude hier, das wir jetzt zu also vor dem wir stehen, es zu kaufen. It's just a very temporary thing. Ist einfach eine sehr zeitlich begrenzte it's like Sache. It's like one of these little tabernacles. Es ist so wie einer dieser kleinen Laubhütten. It's not something that we want to be overly preoccupied with. Und das ist doch eine Sache, mit der wir uns nicht allzu sehr beschäftigen wollen. It's something that we're going to use. Es ist etwas, was wir verwenden werden. To the glory of God. Für die Herrlichkeit Gottes. We're going to have a lot of fun in it. Wir werden sehr viel Freude hier haben. But it's not an issue. Aber es ist nicht wirklich ein it's Thema. It's very temporary. Es ist zeitlich sehr begrenzt. The goodness of God. Die Güte Gottes. Is not this building. Ist nicht dieses Gebäude hier. The goodness of God is what happens inside this building. Die Güte Gottes ist das, was hier herinnen geschieht. Mormons have buildings. Weil auch Mormonen haben Gebäude. Jehovah's Witnesses have buildings. Die Zeugen Jehovas haben ihre Hare Krishnas have buildings. Versammlungsorte. Hare Krishna. The Buddhists have buildings. Die Buddhisten. Everybody's got buildings. Jeder hat ein Haus. God is giving us this building. Aber Gott gibt uns dieses Gebäude. But the goodness of God is not in brick and mortar. Aber die Güte Gottes liegt nicht in den Betonsteinen und in den Mörtel. But it is what happens inside this building. Sondern es geht um das, was darin geschieht in diesem Haus. Now, as we go into the next year, nun, wenn wir jetzt das nächste Jahr vor uns haben, our greatest challenge with this building, da wird die größte Herausforderung in Bezug auf dieses Haus sein, is not, or the greatest challenge for our church, oder die größte Herausforderung für unsere Gemeinde, is not going to be immorality, wird nicht die Unsterblichkeit sein, is not going to be murder or theft. Oder, pardon, die Unmoral, oder es wird nicht um Totschlag gehen oder um Diebstahl. What do you think our greatest enemy will be? Was glaubt ihr denn, wer wird unser größter Feind sein? In our midst. In unserer Mitte. It's found in James chapter 3. Es findet sich in Kapitel 3 von Jakobus. And it is the contrast. Es ist diese Gegenüberstellung. To the open ceiling. Of Nehemiah chapter 8. Und zwar ein Kontrast zu diesem offenen Dach, wie es wir in Nehemiah 8 finden. Because this celebration, weil diese Feier, was a celebration of thanksgiving to God for all of His goodness. War eine Feier der Danksagung an Gott für all seine Güte. But when Israel went through the wilderness, aber als Israel durch die Wüste zog, do you know what their biggest problem was? Wisst ihr, welches Problem das allergrößte war für sie? It wasn't the Egyptians. Das waren nicht die Ägypter. They came through the Red Sea. They were standing at the Red Sea. Die standen vor dem Roten Meer. And God opened the Red Sea. Und Gott hat das Rote Meer geöffnet für sie. The whole nation passed through. Die ganze Nation ist dann dahin durchgezogen. Then they turned around and they saw the Egyptian army coming after them. Die haben sich umgedreht und haben die ägyptische Armee gesehen, wie sie hinter ihnen nachkam. And then God closed the Red Sea on the army. Und dann hat Gott das Meer wieder verschlossen, und zwar über diese Armee. And das Wasser saved gesetzt. Them. Und hat sie so errettet. From Egypt. Von den Ägyptern. And as they stood there, und wie sie da standen, Moses led them from the Red Sea in Exodus 16. Hat sie Mose, wie wir es in 2. Mose 16 lesen, dann weggeführt vom Roten Meer. And God tested them. Und da hat sie Gott geprüft. And they failed the first test. Und sie haben diese erste Prüfung nicht bestanden. They were walking and there was no water. Sie gingen und es gab kein Wasser. One day. Einen Tag lang. Two days. Zwei Tage lang. 3 days. 3 Tage lang. No water. Kein Wasser. And then there was water. Und dann gab's Wasser. Yeah. They ran to the water. Sie liefen auf dieses Wasser zu. And it was bitter. Und es war ein bitteres Wasser. What are you trying to kill us? Was machst du da? Möchtest du uns umbringen? And the whole nation began to murmur. Und die ganze Nation begann sich zu beklagen. Read Exodus 16, liest das in 2. Mose 16 17 und 17 and 18. Und 18. And the whole nation was complaining. Und die ganze Nation beklagte sich dann. This is the thing that the devil would like to bring in. Und genau das möchte der Teufel hier hereinbringen. That does not have to touch us. Aber das uns nicht zu berühren braucht. This next 2 years of preparing this building. Diese nächsten 2 Jahre jetzt, wo wir das Gebäude herrichten werden, wonderful 2 years of our lives. Könnten die 2 wunderbarsten Jahre unseres Lebens sein. Or it can be the most miserable. Oder auch die elendigsten für uns. It all depends on what we do with this thing that's in our mouth. Es hängt alles davon ab, was wir mit dem kleinen Ding tun, das da in unserem Mund drinnen ist. Look at James chapter 3. Schaut einmal, was in Jakobus 3 steht. Verse 5. Vers 5. So also the tongue is a small part of the body. So ist auch die Zunge ein kleines Glied. Yet it boasts of great things. Und rühmt sich großer Dinge. Behold how great a forest it sets aflame by such a small fire. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. And the tongue is a fire. Auch die Zunge ist ein Feuer. The very world of iniquity. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge. The tongue is set among our members. Sie erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern. As that which defiles the entire body. Als dasjenige, das den ganzen Leib befleckt. And sets on fire the course of our life and is set on fire by hell. Und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. That's the word Gehenna. Da ist das Wort Gehenna hier verwendet. For every species of beast and birds, of reptiles and creatures of the sea is tamed. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere wird gebändigt. And has been tamed by the human race. Wird gebändigt und es ist gebändigt worden durch die menschliche Art. But no one can tame the tongue. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. It is a restless evil. Sie ist ein unstetes Übel. And full of deadly poison. Voll tödlichen Giftes. With it we bless our Lord and Father. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater. And with it we curse men. Und mit ihr fluchen wir den Menschen. Who have been made in the likeness of God. Die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. From the same mouth comes both blessing and cursing. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. My brethren, these things ought not to be this way. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Before we celebrate next Sunday, bevor wir den kommenden Sonntag feiern werden, it's very timely that we have the Lord's Supper today. Es ist eine gute Zeit, dass wir jetzt das Abendmahl des Herrn feiern. Kind of parallels Yom Kippur before the festival. Es ist eine Art Parallele zu diesem Yom Kippur-Fest, das eben vor dem Laubhüttenfest stattfindet. I just want to challenge the church in the morning and tonight. Ich möchte die Gemeinde herausfordern, heute Morgen und auch heute Abend, that we would make a covenant together, dass wir gemeinsam ein Bündnis schließen, to guard our mouth. Nämlich unsere Zunge zu behüten. There's going to be a lot of discussion about what to do with the building. Es wird viele Diskussionen geben über das, was wir aus diesem Gebäude machen sollen. Es wird viele Meinungen geben. I remember the last time we renovated this building. Ich erinnere mich an die Zeit, wie wir das letzte Mal dieses Haus hier renovierten. How many people got hurt because the floor wasn't the color they wanted? Wie viele Menschen dadurch verletzt wurden, weil der Boden eine Farbe bekommen hat, wie sie es nicht wollten. Honestly, I was so irritated about this floor. Ganz ehrlich, ich habe mich das war so seltsam für mich, die Farbe des Bodens. I had my eyes open. I was like, shut up. Ich habe solche Augen gehabt und am liebsten hätte ich geschrien, hört auf, stille. Like, why are we arguing and putting so much energy into discussing this floor? Warum streiten wir da so herum und legen so viel Energie da hinein, um die Farbe des Bodens zu bestimmen? Somebody wanted a fish in the middle. Somebody wanted a dove. Somebody wanted stripes. Somebody wanted circles. Jemand wollte einen Fisch in der Mitte haben oder eine Taube. Jemand anderer wollte Streifen haben. Der Dritte hat gesagt, wir sollen Ringe machen oder Kreise. This is just a very very temporary place. Das ist einfach ein Ort, der nur sehr vorübergehend ist. We're not going to live here forever. Wir werden nicht eine Ewigkeit hier leben. I just said, just make it green and forget it. It's over. Discussion over. Macht einfach einen grünen Boden und dann vergessen wir es. Es ist vorbei, aus. But nobody cares about the floor. Es interessiert doch keinen Menschen, nobody was für ein Boden ist. And is there a dove in the middle? Und keiner kommt hier rein und fragt sich, na, ist da eine Taube drauf unten? This is where the devil would like to come in. Aber genau da möchte der Teufel hereinkommen. And I would ask us if today, as we take the Lord's Supper, und ich möchte uns heute fragen, gemeinsam, wenn wir das Abendmahl des Herrn feiern, let's make a covenant according to Ephesians chapter 4, verse 29. Ob wir nicht einen Bund schließen wollen, gemäß Epheser 4, 29. This was in our membership agreement. Das haben wir auch bei unserer Abmachung in Bezug auf Mitgliedschaft vereinbart. It says, let no unwholesome word proceed from your mouth. Da heißt es, kein faules Wort komme aus eurem Mund. You know what the greatest deterrent for unwholesome words are? Wisst ihr, wie man am besten bestimmen kann, was ein faules Wort ist? Being thankful. Oder, the greatest deterrent. Die größte Abwehr sozusagen für ein faules Wort ist. Is to have a thankful heart. Das ist es, ein dankbares Herz zu haben. Keep the ceiling off your tabernacle. Lass diesen das Dach hier offen eurer Hütte. And live with the sense that we're only passing through. Und lebt in dem Sinne, dass wir nur vorübergehend hier sind. And that our life is filled with the goodness of God. Und dass unser Leben erfüllt ist von der Güte Gottes. And I live before a living God. Und dass ich vor einem lebendigen Gott lebe. When people murmur, wenn die Leute zu murmeln anfangen, it's because zu sagen, their roof is closed in. Dann ist das deshalb, weil sie ein Dach drüber haben. They live this very isolated life of ungodliness. Und sie leben in einem sehr isolierten Leben der Gottlosigkeit. They don't thank God for what they have. Sie danken Gott nicht für das, was sie haben. They murmur for what they don't have. Sie beklagen sich in Bezug auf das, was sie nicht haben. And here, let no unwholesome word proceed from your mouth. Und da heißt es, kein faules Wort komme aus eurem Mund. But only such a word as is good. Sondern nur eins, das gut ist. For edification. Zur notwendigen Erbauung. According to the need of the moment. Damit es den Hörenden Gnade gebe. That it might give grace to those who hear. Damit es den Hörenden Gnade gebe. And here's the covenant. I just have 2 minutes now. Und nun geht's ums Bündnis. Ich habe jetzt 2 Minuten nur dafür. If someone communicates something about someone else, wenn euch irgendjemand etwas über jemanden anderen erzählt, would we be courageous enough? Ich meine, hätten wir dann genug Mut to say, wait a minute, did you talk to that person? Zuerst zu sagen, Moment mal, hast du schon mit diesem Menschen gesprochen? Especially if it's about the leadership. Ganz besonders, wenn es um die Leiterschaft geht. Send them and talk to the leadership. Schickt diese Menschen zur Leiterschaft. I know more about this church than anybody. Ich weiß mehr von dieser Gemeinde als jeder andere. I know more things that will go to the grave with me than you will imagine. Und ich kenne auch mehr Dinge, die ich mit mir ins Grab nehmen werde, als ihr euch nur vorstellen könnt. I know things my wife doesn't know. Ich kenne Dinge, von denen meine Frau keine Ahnung hat. That I'm taking to the grave with me. Die ich ins Grab mitnehmen werde. And when we make decisions in the leadership, und wenn wir Entscheidungen treffen in der Leiterschaft, we bring these things into account that people don't know. Dann denken wir an solche Dinge, von denen die Leute nichts wissen. And that people will never know. Und von denen die Leute auch niemals etwas wissen and werden. It's just not fair. Und es ist einfach nicht fair. If you're sitting at home with someone having tea, wenn du mit jemandem zu Hause sitzt und Tee trinkst, and you're allowing someone to speak negative and evil, und wenn du es dann zulässt, dass jemand negativ ist und über jemanden schlecht of spricht, someone else in the church, über jemanden anderen von der Gemeinde, and they are not there to defend themselves, und wenn dieser Mensch dann nicht da ist, um sich zu verteidigen, you don't know the whole story. Weil du kennst die gesamte Sache nicht. Number one. And number two, even if it was true, das ist mal der erste Punkt. Und zweitens, selbst wenn es wahr wäre, why does it affect you? Was betrifft es dich dann? And this is the thing. You could say, do I want to know this? Und darum geht's eben. Ich will sagen, möchte ich das überhaupt wissen? Do you know what happened to Franz? Let's say Franz. Weißt du überhaupt, was mit dem Franz passiert ist? Sagen wir mal den Namen Franz. I don't know. Or Johann. Oder Johann. Do I want to know? Möchte ich das überhaupt Just wissen? Ask that, do I want to know? Möchte ich das überhaupt wissen? You know, I was there and the leadership made this decision about the floor. Also, weißt du, ich war dabei, wie wir da die Entscheidung getroffen haben in der Leiterschaft in Bezug auf den Boden. Did you talk to them? Was hast du mit ihnen gesprochen? You know, I'm accountable to the elders and the board and the whole leadership team. Ich bin dem gesamten Leiterschaftsteam, den Ältesten und den anderen verantwortlich. We are very sharp with one another. Und da geht's wirklich sehr, sehr genau, oder da sind wir sehr, we are not sehr sentimental with each other. Wir haben da keine falschen sentimentalen Beziehungen. We tell each other what we think in the Lord. Und wir sagen uns einander, was wir denken im And Herrn. When we disagree in love. Und wenn wir verschiedener Meinung sind, dann sind wir verschiedener Meinung, aber in Liebe. When you're at home, und wenn ihr zu Hause seid, and your spouse comes home and begins to complain, und da kommt euer Partner nach Hause und er beginnt sich da zu beklagen, which is very normal. I mean, everybody complains about something. Ich meine, das ist schon ziemlich normal, weil jeder beklagt sich über irgendetwas. My boss, I can't believe what my boss did today. Mein Chef, ich halte das nicht aus, was der heute mit mir gemacht hat. He made me work an hour overtime for nothing. Ich habe eine Stunde mehr arbeiten müssen für nichts. Everybody complains about something. Ja, jeder beklagt sich über irgendetwas. But love your spouse enough. Aber gebt eurem Partner genügend Liebe, to bring the truth in, sodass die Wahrheit zum Vorschein kommt. My wife and I, we complain, you know. Ja, meine Frau und ich, wir beklagen uns I come auch. Home and I say, I can't. Ich komme nach Hause und sage, ich halte das nicht aus. Bear. And I say it to her, and you know what she says to me? Ich sage es dann zu ihr und wisst ihr, was sie mir antwortet? She says, you don't know that. Und sie sagt, du weißt I know nicht. This person doesn't like me. I always say something mean to me. Der mag mich einfach nicht und er sagt immer irgendwas Schlimmes über mich. You don't know that. Und sie sagt, du And weißt I say it nicht. To her. When the other person is caught up in the emotion of something. Und ich sage es auch so zu ihr, wenn eben mein Partner in den Emotionen so verstrickt ist. Don't feed it. Dann nährt diese Sache nicht noch. It. Sondern lehnt das ab. You don't know that. Du kennst die Sache nicht. You don't know that they think that. Du weißt ja nicht, ob die so denken. Diffuse it. Also schneidet das ab. Help your partner out of it. Und helft euren Partner in Bezug da right. wieder rauszukommen. They didn't mean that. You don't know that they meant that like that. Also das haben sie nicht gemeint. Du weißt nicht wirklich, ob sie das gemeint haben. You think so? Glaubst du? I'm sure. Ich bin mir sicher. Yeah, you're right. Ja, oh weißt, Lord. Du. I'm sorry. Okay, thank you. Herr, es tut mir leid. Cleanse me. Danke und reinige mich. And if partners will do this with each other, und wenn die Leute das in ihren Beziehungen tun, already a lot of the problem will be gone. Dann werden schon viele der Probleme verschwinden. Because you've already got your partner to check you. Weil du hast eben deinen Partner schon dazu gebracht, dich dazu but überprüfen. How about a close friend? Aber wie ist es mit einem ganz engen Freund? If someone begins to speak negative. Wenn jemand anfängt, negativ zu sprechen, dann tut ihnen einen Gefallen. Send them to the person that they're speaking about. Und schickt diese Menschen zu den Menschen, über denen sie sprechen. Galater 6,1. Go to the person alone in meekness. Geht zu den Menschen alleine hin, und zwar in Sanftmut. Not like a roaring lion. Nicht so wie ein brüllender Löwe. But in meekness. Sondern in Sanftmut. And you can even say, you know, I'll go with you. Und du kannst sogar sagen, du, ich begleite dich dabei. No, ich gehe schon alleine. Encourage hin. Them. Ermutigt sie. And this honestly will protect our church. Und ganz ehrlich gesagt, das wird unsere Gemeinde beschützen. But the tongue. Aber die Zunge. Of each one of us. Die Zunge jedes Einzelnen is von uns. Is going to be our greatest enemy in the next year. Wird unser größter Feind sein im kommenden Jahr. As we begin to make decisions, jetzt, wo wir beginnen, Entscheidungen zu treffen, and there's room here and room there, da gibt's einen Raum, da gibt's noch Platz. And people like, oh, why did the Latinos get that? Why the youth group? Und die Leute dann anfangen, warum bekommen die Lateinamerikaner das da? You know, I was at the church yesterday. Schon so lange in der Gemeinde. Why did they use that architect? I don't know why. Ask the leadership. Ich weiß nicht. Frag bitte die Leiterschaft. They probably know something we don't know. Vielleicht wissen die etwas, von denen ich nichts weiß. That has to stop. Aber das muss aufhören. The tongue is a fire. Die Zunge ist wie ein Feuer. That burns from hell. Das von der Hölle her brennt. And honestly, this whole thing that God is doing can stop. Und ganz ehrlich gesprochen, diese ganze Sache, die Gott hier tut, kann auch wieder aufhören. And woe to the person. Und verflucht sei der Mensch, that the devil used, wehe dem Menschen, den der Teufel verwendet, to destroy a work, um ein Werk zu zerstören, that could have reached hundreds and hundreds of other people. Welches hunderte und abermals hunderte Menschen erreichen hätte können. But it didn't. Aber es geschah ihm nicht. Because somebody was sitting at tea and coffee, weil jemand saß bei Kaffee und Kuchen, and their tongue was a fire from hell. Und deren Zunge war wie ein Feuer aus der Hölle. Just like every demon just thought, oh, there is a mouth, come on. Da, so wie wenn jeder Dämon sagt, ah, schau, da ist ein Mund. It's a party, hey, come on, we've got a mouth. Komm, wir haben einen Mund gefunden, da ist eine Party. Over there, they're saying everything. Da ist jemand, komm, die lassen alles raus, komm. Oh, this is so much fun. Ah, das ist lustig. We can say anything we want through that mouth. Durch diesen Mund können wir alles hinausbringen, was wir wollen. Oh, they're going to run the pastor down too, come on. Komm, die machen den Pastor runter. Oh, they're going to speak against the eldership, everything. Die werden gegen die Ältesten was sagen. They're going to talk about the building. Die werden gegen das Gebäude sprechen. They're going to talk about the worship team. Und über das Anbetungsteam. They're going to talk about the Sunday school. Und über die Sonntagsschule werden sie sprechen. And we'll all get a chance to vocalize ourselves. Come on. Kommt mit. Wir haben alle Möglichkeit, uns dort auszudrücken. It's like a once in a lifetime thing. Das ist eine Sache, die kommt nur einmal im Leben. Yeah, that happens every week at this person's house. Nein, das geschieht jede Woche dort im Haus dieses Menschen. This is what we don't want. Aber das wollen wir nicht. So as we take the Lord's Supper today, also wenn wir das Abendmahl des Herrn einnehmen heute, would you enter into a heart covenant with me? Wollt ihr da mit mir in ein Bündnis eintreten im Herzen? And if you feel like I have said something, und wenn ihr euch so fühlt, or, dass ihr sagt, or, ich habe etwas ausgedrückt, the pastor said this or he didn't say that, oder der Pastor hat das gesagt oder er hat das nicht gesagt, just come. Kommt einfach. And talk. Und sprecht mit mir. You might be surprised that there's something you don't know. Vielleicht werdet ihr dann überrascht sein, dass es da etwas gibt, was ihr nicht wisst. You might even be more surprised that I never said it. Oder ihr werdet vielleicht noch mehr überrascht sein davon, dass ich das niemals gesagt habe. And you might even be more surprised that I have witnesses that I never said it. Und vielleicht wird die Überraschung noch größer sein, wenn ich euch sage, ich habe Zeugen dafür. It's amazing what the devil would want to circulate. Es ist schon erstaunlich, was der Teufel hervorbringen möchte, dass da in Umlauf kommt. Let's stop it together. Aber stellen wir das gemeinsam ein. And let's have the most amazing year. Und wir wollen das allererstaunlichste Jahr vor uns haben. Amen. Amen. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute Morgen. Thank you for the Lord's Supper. Danke für das Abendmahl des Herrn. For Yom Kippur. Für Yom Kippur. The Day of Atonement. Den Tag der Sühnung. Lord, you were the Lamb of God. Herr, du warst das Lamm Gottes. That took away the sins of the world. Das die Sünden der Welt hinwegnahm. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute jemand hier. If you died, und wenn Sie sterben, where would you go? Wohin kommen Sie dann? To heaven? In den Himmel? To be with God? Um bei Gott zu sein? Are you sure? Sind Sie sich dessen sicher? Does Jesus know you? Kennt Sie Jesus? Is your name written in his book? Ist Ihr Name in seinem Buche aufgeschrieben? Would you pray with me today to him? Möchten Sie heute mit mir gemeinsam zu ihm beten? Say, Lord Jesus. Sagen Sie, Herr Jesus. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünden. I believe in you. Ich glaube an dich. Your sacrifice on the cross. An dein Opfer am Kreuz. Your death. An deinen Tod. The burial. An das Begraben worden sein. The resurrection from the dead. An das Auferstehen von den Toten. I believe the best I can. Ich glaube, so gut ich es kann. Open my heart. Und öffne mir das Herz. And my understanding. Und auch mein Verständnis. To understand it better. Um es noch besser zu verstehen. Forgive me my sin. Vergib mir meine Sünde. Give me the gift of eternal life. Und gib mir das die Gabe des ewigen Lebens. Take the ceiling off of my heart. Nimm dieses Dach weg von meinem Herzen. That I can worship you. So dass ich dich anbeten kann. And live before you. Und vor dir leben kann. We pray. Das beten wir. And if there's someone here today. Und wenn heute jemand da ist. Who is guilty of sinning with their mouth. Der sich schuldig gemacht hat, indem er gesündigt hat durch seinen Mund. And we all are to some degree. Und in gewisser Weise haben wir das alle getan. But you've really hurt someone this week. Aber diese Woche hast du wirklich jemanden dadurch verletzt. You've really spoken against someone. Hast wirklich gegen jemand gesprochen. Then let's ask the Lord for forgiveness. Dann lasst uns gemeinsam den Herrn um Vergebung bitten. And let's purpose in our hearts before the Lord. Und lasst uns das in unserem Herzen gemeinsam uns vornehmen. Not to do it. Es nicht mehr zu tun. By His grace. Durch seine Gnade. We thank you, Lord. Wir danken dir, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.